ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، البابودة ونشفستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, reden wir ein bisschen über ein Thema, der immer gleich nach dem Tawhid kommt. Immer nach dem At-Tawhid kommt. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بر الوالدين. Wie bin ich oder wie sind wir mit unseren Eltern? Gleich nach dem Tawhid kommt Eltern. قال ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة drei Sachen kommen im Koran, die sind immer verbindet. لا يقبل الله عز وجل الواحدة دون الأخرى. Das heißt, Allah Azza wa Jal, meistens im Koran, gibt es Ayat, eine gleich hinter der andere. Allah akzeptiert von uns, wenn du die erste nicht hast, die zweite wird auch nicht akzeptieren. Erste ist, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ. Wenn wir Allah Azza wa Jal gehorchen und nicht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gehorchen, unsere Taten werden nicht akzeptiert. Wie gefährlich ist das, subhanallah? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Zweite. Wa aqimu salata wa atu Al-Zakat. Auch gleiche. Und die dritte ist Anishkur li wali walideika ilayya al-masir. Wenn du nicht deinen Eltern gehörst, das ist genau, wenn du auch Allah Azza wa Jal nicht gehörst. Wie gefährlich ist das, subhanallah? Qala Allah Azza wa Jal وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dann kommt وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Das heißt, du kannst deinen Eltern bei allen Sachen gehorchen, außer wenn das um Dien geht, wenn das um Islam geht. Solange die sagen zum Beispiel, du darfst nicht mehr beten, hier لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. Warum kommt erstens Allah Azza wa Jal? حق الله عز وجل, die Rechte von Allah Azza wa Jal, dann kommt die Rechte der Eltern. Kann sein, dass einer von uns, der ist sehr gut mit seinen Eltern, aber die Eltern, die sind schlecht. Und das merken wir auch manchmal, subhanallah. Oder Gegenteil. Die Kinder sind Katastrophe, die Eltern sind richtig lieb. Diese Ayah, كما جاء في تفسير الطبري, warum أسباب نزول, the Grund, warum Allah Azza wa Jal uns diese Ayah geschickt hat. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, wegen ihm ist diese Ayah gekommen. Warum? Weil er Muslim geworden ist und dann auf einmal seine Mutter war richtig traurig, richtig sauer. Warum? Weil er Haqq gewusst hat. فقالت له أمه, seine Mutter sagte ihm, entweder kommst du wieder zu uns oder ich werde nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Jetzt geht um Al-Islam. Was ist jetzt? Al-Islam in einer Seite und Al-Kufr oder dein Eltern andere Seite. Wie kannst du jetzt entscheiden? Normalerweise bei solchen Sachen brauchen wir keinen Gedanken zu machen. Al-Islam, ganz normal. Es geht um Paradies. Deine Eltern, die werden dir nicht helfen, wenn die Kuffar sind. Bei solchen Sachen, wenn das um Din, um Islam geht, hier, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما قال الله عز وجل, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Seine Mutter sagte ihm, ich werde nicht mehr essen, bis ich sterbe sogar. تهديد. قال فذهبت, ich bin einfach gegangen. Nächsten Tag bin ich wieder zurückgekommen. فوالله ما أكلت, sie hat nicht gegessen, bis sie richtig schwach geworden ist, seine Mutter. Aber es geht, wie gesagt, um Al-Islam. قالت له, du bist nicht mehr zu uns zurückgekommen. قال والله يا أمه, ich kann nicht. Warum? Der weiß oder der hat richtig jetzt Al-Nur bekommen, Al-Haqq bekommen, Al-Islam, Dinullahi Azza wa Jal. Inna al-Dina indallahi Al-Islam. Omen yabtari ghayra al-Islami dina, falen yuqbala minhu. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmimtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum الإسلام دينا. Wer sagte das? Allah Azza wa Jal. Allah sagt uns, dass Al-Islam habe ich das für euch ausgewählt. ورضيت, ich bin zufrieden mit Islam. Allah Azza wa Jal. Seine Mutter sagte ihm, wenn ich sterbe sogar, jeder wird dir sagen, du hast deine Mutter getötet. Jetzt wackelt. Wenn ich sterbe, die Leute, die werden dir sagen, dass du deine Mutter getötet hast. Jetzt kommt was? At-Tabat, Standhaftigkeit. Sagst du nicht, okay, jetzt, was hat mir jetzt also Islam gebracht? Meine Mutter ist noch besser. Meine Mutter gibt mir Trinkgeld und so Sachen. Mada qala سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال والله يا أمه, والله يا أمه, auch wenn du 100 Seelen hättest und jede Seele geht hoch, ich werde nicht Islam verlassen. Ich werde nicht Islam verlassen. Die Mutter hat gemerkt, dass er richtig, also Tabet hat. Was hat sie gemacht? Sie hat gegessen. Subhanallah. At-tabatu ala ad-din. لأن الدين دين الله عز وجل. Es gibt auch ein Hadith. Dieser Hadith auch richtig gefährlich. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, du kannst deine Eltern richtig gehorchen, aber wenn das um Islam geht, gibt nicht mehr. Sogar auch Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Hadith رواه البخاري. Ihre Mutter kam zu Asma. Und die Mutter, die war Kafira. Die war kein Muslime. Und sie wollte nicht, schau mal, Asma, radiyallahu anha, sie wollte ihre Mutter nicht sehen. Warum? Weil die Kafira ist. Schau mal, wie die Sahaba waren. Die schämen nicht, dass sie auch nur dieses Wort sagen. Bei uns jetzt schämen wir, dass wir sagen, dass der Kafir ist. Jemand, der Kafir ist, ist Kafir. Brauchen wir keine Diskussion. Hauptsache, dass Asma bint Abi Bakr kam ihre Mutter zu ihr, um zu besuchen, und sie wollte die nicht reinlassen, subhanallah. Bis sie zu wem? Zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Faqalat ya Rasulullah. Meine Mutter, du weißt genau, dass meine Mutter Kafira ist. Darf sie mich oder darf ich sie auch besuchen? Qala na'am. Ja. Obwohl die Kafira ist. Du kannst deine Mutter, deine Eltern besuchen. Du kannst die auch richtig helfen. Du musst richtig sein, also richtig gut mit deinen Eltern sein. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Und kommt وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا So richtig, richtig gut benehmen mit Eltern. Ob die Kuffar sind, ob die Muslime sind. Warum? Weil die dein Eltern sind. In Hadithun richtig gefährlich, subhanallah. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم Drei Leute wird ihre Pflichten und ihre freiwillige Taten, was sie machen beim Ibadat, nicht angenommen. ثلاثة لا يقبل الله منهم لا صرفا ولا عدلا Kein Pflicht Zum Beispiel kein Pflichtgebiet, kein Hajj, kein Ramadan, kein gar nichts. Und auch Freiwillige, auch Fasten oder Beten, auch genauso, wird nicht akzeptiert. Die erste ist, Aqun liwalidayhi. Einer, der schlechte Beziehungen mit seinen Eltern hat. Denk mal, dass du betest, du fastest. Du hast auch Hajj gemacht, aber wenn du schlechte Beziehungen mit deinen Eltern hast, wird nichts von dir akzeptiert. Nichts. Subhanallah. Wie gefährlich ist das, Subhanallah? Kann sein, dass du in Yawm al-Qiyamah kommst und du findest keine einzige Hasana. Du sagst, ja Allah, ich habe das und das und das gemacht. Wo sind meine Belohnungen? Wo sind meine Hasanat? Allah sagt hier, أَوَمَا سَمِعْتَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hat euch gesagt, drei Arten von Leuten oder von Menschen, ihre Taten werden nicht akzeptiert. Der erste ist der jemand, der schlechte Beziehung mit seinen Eltern hat. عَقُنْ لِوَالِدِيهِ Wie gefährlich ist das hier, subhanallah. Andere Hadith. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب Alim, viele Sachen. Allah möchte nicht dich sehen, auch nicht mit dir reden und lobt dich auch nicht. Und Yawm al-Qiyamah kriegst du eine richtige Strafe. Welche? Die erste ist Aqun li walidayhi. Einer, der schlechte Beziehungen mit seinen Eltern hat. Und die zweite, Al-Mannan. Al-Mannan, der eine Sadaqa gibt und sagt jeder, ich habe ihm gegeben, ich habe ihm gegeben. Und die dritte, Mudminu Khamr, Alkoholiker. لا ينظر لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. The last is عاق لوالديه. Jemand, der schlechte Beziehung mit seinen Eltern hat. Und zweite ist مذمن خمر, ein Alkoholiker. Und die dritte ist المنان, der Sadaqa gibt und sagt jeder. Andere Hadith, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, also gleiche auch vier Sachen, لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Erste ist wer? عاق لوالديه والمرأة المسترجلة. المرأة, eine Frau, die möchte, dass sie als Mann werden. Sie ist eine Frau, sie heißt Uschi, aber sie will ein Christian werden. Geht nicht. Allah khalaqaki imra'ah, als Frau. Und was noch? Aqul li walidihi wal mar'atu al mustarjila wal dayyuth. الديوث, der sieht seine Frau, dass sie halbnackt draußen geht und sagt gar nichts. هذا كذلك عقابه شديد يوم القيامة. في حديث جاء في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فحكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله. The best taten was Allah عز وجل liebt. Welche? The best taten was Allah عز وجل liebt. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das ist eine Frage von wem? Von Abdullah ibn Mas'ud. Damit wir auch lernen. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل عن الأسئلة أو عن الأجوبة. Wenn jemand ihm eine Frage stellt, sofort. قال له الصلاة على وقتها. Das ist pünktlich betest. Das ist beste Tat, was Allah عز وجل liebt. الصلاة على وقتها. Das ist pünktlich betest. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Pünktlichkeit. Zweite Tat. Birru al-Walidain. Birru al-Walidain. Eine gute Beziehung mit Eltern. Dritte ist Al-Jihadu fi sabilillah. Subhanallah. Schau mal. Komm. Eltern erstens, dann Al-Jihadu fi sabilillah. Und auch Hadith. كذلك جاء في البخاري ومسلم أن أبي بكرة رضي الله عنه سأل يا رسول الله ما هي أكبر الكبائر؟ الغوصن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. الشرك بالله أكبر الكبائر. وهم, weil es gibt nicht mehr als Kufr. Gibt es nicht mehr als Kufr. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله أو Men lem yushrik billahi dakhala al-jannah ve men ashraka billahi dakhala an-nar. Hadis-i rivayet Müslim. Men ashraka billahi dakhala an-nar ve men lem yushrik billahi dakhala al-jannah. Grosse Sünden, ash-shirku billah. İnne ash-shirka la zulmun azim. Zweite ist Uququl walidin. So, gleich nach dem Schirk, großen oder von großen Sünden, ist eine schlechte Beziehung, dass du nicht deinen Eltern gehörst. Uququl walidin. Dritte ist Qawlul Zur wa Shahadatul Zur. Eine falsche Aussage. Eine falsche Aussage. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع beim liegen als er das gesagt hat الا وقول الزور الا وشهاده الزور ist aufgestanden und er war richtig sauer. Warum? Wegen einer falschen Aussage. Du kannst eine ganze Familie kaputt machen, genau wie ein Bruder in Saudi Arabien, subhanallah, ein alter Mann, da hat er erzählt, gleich nach dem Gebet ist ein alter Mann, 70 Jahre alt ungefähr, aufgestanden und dann hat einfach gerufen: Ya ayyuhan nas, ittaqu shahadat az-zur. Fürcht ihr Allah, sagt ihr nicht diese falsche Aussage. Und dann auf einmal richtig geweint, subhanallah, alter Mann. Dann habe ich ihn gefragt: Was ist los, Vater? Qala wallahi, ich bin seit 40 Jahren im Gefängnis wegen einer falschen Aussage. Seit gestern bin ich draußen. 40 Jahre, subhanallah. Wegen was? Wegen einer falschen Aussage. Auch wenn du schlechte Beziehungen mit deinen Eltern hast, kann sein, dass du ein schlechtes Ende auch kriegst. Sogar auch kann sein, dass du auch nicht Al-Shahada aussprichst. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam qal: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sogar auch Hadith rawahu Ahmad, subhanallah, anna sahabiyan kana yuhtadhar. Ein Sahabi, der war beim Sterben. Und die Sahaba sagen ihm: Qul la ilaha illallah. Der sagt: Ich kann nicht aussprechen. Ich kann nicht aussprechen. Ein Sahabi, subhanallah. Und dann, die Sahaba sind zu Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam gekommen: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Da haben ihm gesagt: Ja, Rasulallah, unser Bruder, er könnte nicht Al-Shahada aussprechen. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Aber er hat immer ausgesprochen, ganz normal. Jetzt, yes, er kann das nicht, ja, Rasulallah. مَاذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Aufgestanden und zu ihm gegangen: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. كم رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤم فقال له زاك sprich das aus. قال يا رسول الله ich kann nicht. Hat ihm nicht رسول الله so einfach in Stich gelassen und sagen: السلام عليكم. Nein, fragt, kann sein, dass ihr Hilfe braucht. فقال ولما, warum? قال يا رسول الله, ich habe eine schlechte Beziehung mit meiner Mutter. Hat ihm رسول الله صلى الله عليه وسلم gefragt: أحية هي, ob die noch am Leben ist? قال نعم يا رسول الله, das ist immer noch am Leben. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة, ruft die Mutter hier. Auf einmal kam die Mutter und jetzt musst du richtig nicht schlau sein. Der muss ihm reden. Faqal zu der Mutter: Stell mal vor, wenn dein Sohn in Feuer geht, oder in Jahannam geht. Willst du das haben? Rahmatul Walida. Rahmat, diese Barmigkeit von der Mutter, subhanallah. Qalat la ya Rasulullah. Ich kann das nicht ertragen, dass er in die Höhle reinkommt. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, es gibt nur jetzt eine Lösung, dass du ihm vergibst oder du weißt Bescheid. Qalat ushhidu Allah azza wa jall wa ushhiduka ya Rasulullah anni ghafartu lahu. Ich vergebe ihm. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له زق لا إله إلا الله. فقال الصحابي لا إله إلا الله محمد رسول الله. wegen was? wegen einer schlechten Beziehung mit seinen Eltern gehabt hat. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. und auch es gibt auch ein Hadith رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ولأبي بكر زكت zu أبو بكر وعمر es wird schau mal jetzt diese Vorzüge فضائل بر الوالدين wenn du eine gute Beziehung mit deinen Eltern hast was wirst du kriegen سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر es wird ein Tag kommen. Schau mal, es wird ein Tag kommen, ein richtiger Mensch, ein Wali kommen, wenn du ihn siehst, dann sag ihm, mach mit mir Dua oder mach für mich Dua. Subhanallah, was ist jetzt? Ein Tabi'i macht für ein Sahabi Dua. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aber er hat ihm auch beschrieben, wie sieht er aus? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهات البرص was heißt البرص أخي diese wenn jemand weiße Haut hat albino diese Flecken diese weiße Flecken diese weiße Flecken ja diese weiße Flecken subhanallah er hat diese weiße Flecken gehabt und ganze Körper ist geheilt außer eine Flecke wenn du ihn siehst Ja, Aba Bakr und ja, Umar, dann sag ihm, mach für mich Dua. Abu Bakr hat auf ihm gewartet. Mata Abu Bakr, hat ihm nicht erreicht. Umar hat immer auch auf ihm gewartet. Die Frage sogar auch, wie heißt er? Uwaisun al-Qaraniyu, stammt aus Jemen. Der stammt aus Jemen, subhanallah. Umar ibn Khattab, der wartet und der fragt nach, kennt ihr diese Bruder? Kennt ihr, egal wo er in einem Markt ist, der fragt nach. Bis einmal kam Uwais al-Qaraniyu in den Medina. Kam in den Medina und jemand hat ihm gerufen. Ja, Uwais. Und schau mal, die Sahaba, die vergessen nicht die Hadithen oder die Ahadith, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt. An Allah azza wa jalla qal, wa'alamu anna fiikum Rasulallah. Wa'alamu anna fiikum Rasulallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gestorben. Lakin sein Sunnah ist mit uns dabei. رسول الله صلى الله عليه وسلم شو gestorben aber سنته ist immer mit uns عمر ابن الخطاب gehört يا ويس das ist eine Vorbotschaft und da haben auch kein Kibr gehabt عمر ابن الخطاب hat nicht gesagt wie kann ein Tabi'i mit mir Dua machen ich bin ein Sahabi das ist nur ein Tabi'i aber das ist eine Empfehlung, ein Wasiyah von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wie gesagt, die Sahaba, wenn die was hören von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die vergessen das nicht. Kama fu'ila bi'aliyin radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wurde geschlachtet, subhanallah. Von hinten. hier. Subhanallah. Obwohl, er hat das schon gehört von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jemand weiß genau, wie er also sterben wird oder sterben wird. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخضب هذه بهذه ستخضب das heißt hier wird richtig voll mit Blut von hier hat ihm so Rasulullah gesagt und als er das gekriegt hat Ali hat so gemacht فقال صدقت يا رسول الله hast du recht يا رسول الله der ist beim Sterben subhanallah Und er hat nicht vergessen, was Rasulullah s.a.w. gesagt hat. Sadaqta. Der sieht, dass richtig sein Bart voll mit Blut ist. Und der sagt, Sadaqta, ja Rasulullah. Subhanallah. Ammar ibn Yasir kathalik, radiyallahu anhu, qala lahu Rasulullah s.a.w. Du weißt, also deine letzte Sache, was du trinkst, الَّبَن Muttermilch Buttermilch meine ich Buttermilch فدخل إلى المعركة der ist in Schlacht reingekommen obwohl er wie viele Jahre war er 94 Jahre alt 94 Jahre alt كان لا يزال يجاهد في سبيل الله und da hat immer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt Letzte Getränk, was du trinkst, Al-Leben, Buttermilch. Als er in seinen Bauch bekommen hat, hat auch genauso. Al-Leben kam raus, faqala sadaqta ya Rasulallah. Das sind Sahaba, das sind. Ikhtarahum Allahu Azza wa Jal ila Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Uwais. Subhan Umar. Wo ist er? فقالوا, die Brüder, die mit ihm waren, هناك يا يا عمر يا أمير المؤمنين. Der ist dort. Und schau mal, Uwais. Subhanallah al-Azim. Der ist ein Wali. Aber keiner weiß, dass er ein Wali ist. Keiner weiß das. Normal angezogen. Normal. Richtig arm. Nicht Wie heutzutage sagt man jemand, der Wali ist, erst wenn er in sein Grab ist und dann macht man Tawaf, der ist ein Wali. Wer hat uns das gesagt, dass er ein Wali ist? Es gibt manche Gräber, da sind nur was? Ein Hund und die machen Tawaf. Subhanallah. Kann sein, dass ein zwischen uns ein Wali ist. Keiner weiß das. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah Azza wa Jalla. Wenn du Wali willst, du musst zwei Bedingungen haben. Zwei Sachen nachher. Wallahi, nur zwei Sachen. Dann bist du ein Wali für Allah Azza wa Jal. Kama qala Allah Azza wa Jal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Al-Iman wa taqwa. Zwei Sachen. Wenn du Iman hast und Taqwa hast, du bist ein Wali für Allah Azza wa Jal. Brauchen wir kein grünes Tuch oder so? Nein. At-Taqwa wal-Iman. Du bist ein Wali für Allah Azza wa Jal. Ja, Uwais. Und dann kam Uwais. Hat ihm Umar al-Khattab gesagt: A-Anta Uwais? Qala na'am. Ich bin Uwais. Hast du diese weißen Flecken gehabt? Das ist eine Sache, die mit Reib zu tun hat. Wie kann das er wissen? Sein Körper ist alles geheilt. Hast du diese weißen Flecken gehabt? Na'am ya Amir al-Mu'minin. Aber du hast noch immer noch einen weißen Fleck, einen kleinen. Ja, ich habe immer noch. Subhanallah. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ ibn Khattab. Mach für mich du. Du bist ein guter Mensch. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر und auch zu mir, wenn ich mit dir treffe, du musst mit mir jetzt Dua machen. Und schau mal, Umar ibn Khattab, er hat schon gehört, dass er in Paradies geht. Der geht in Paradies. Alam yaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr fi al-jannah. Umar fi al-jannah, Uthman fi al-jannah, Ali fi al-jannah, Talha fi al-jannah, Az-Zubayr fi al-jannah und so weiter. Aber trotzdem hat nicht gesagt, okay, ich brauche sowieso sein Dua nicht. Ich bin sowieso ins Paradies. فقال أويس القرني إيش ما خش من الدين دعاء دبوس أمير المؤمنين فقال عمر والله لا أطرب إيش لاستش إيش لاستش نيش فخاي ما خ أستنس من دي من مية دعاء دانك لك صدام فخاي فقال اللهم اغفر لنا ولك يا أمير المؤمنين und dann auf einmal kamen Leute mach auch für mich. Mach auch für mich. Uwais, der wollte das nicht. Der ist einfach weg. Und dann traf auch mit jemand anderem, der hat ihm gesagt, mach für mich Dua. Qala lahu, du bist 100% mit Amir al-Mu'min getroffen. Qala na'am. Wallahi, Uwais, der ist nicht in Jemen geblieben. Einfach weg. Einfach weg. Der wollte nicht zeigen, dass er ein Wali ist. Als er bekannt geworden ist, der ist raus von ganz Jemen. Die sind richtige Awliya. Es gibt auch ein Hadith. Qala fihi ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Auch diese Vorzüge. Fada'ilu birr al-Walidain. Jeder kennt diese Hadith für diese drei Brüder, die in eine Höhle reinkommen sehen und dann auf einmal kam Hadith al-Muttafaqun Ali, kam ein Stein und dann hat diese Loch, wo die sind, zugemacht. Einer von denen, was hat ihm geholfen? Mit Ikhlas. Ja Allah, ich habe Eltern gehabt und immer, wenn ich nach Hause komme, ich esse nicht, bis die essen. Subhanallah. Wenn ich das mit Ikhlas gemacht habe, dann mach für uns diesen Stein weg, damit wir nur die Himmel gucken. Subhanallah. Qal, ich komme einmal. Ich bin einmal zu spät gekommen. Verhalibt. لهما عب وقوما. Ich habe Milch mitgebracht, aber als ich da nach Hause kam, die waren schon geschlafen. Haben schon geschlafen. Ich habe auf die gewartet, bis sie wach geworden sind. Wer macht das jetzt heutzutage? Wer macht das, subhanallah? Dass du auf deinen Eltern wartest, die schlafen, und du wirst nicht die stören, bis die Fajr, bis die wach werden. Subhanallah. Wer kann das heutzutage das machen? Manchmal gibt es manche Brüder oder manche Schwester, die kommen von der Tür rein ins Zimmer. Kinderzimmer. Die bleiben da. Obwohl die Eltern sind im Wohnzimmer. Er kommt rein, einfach nur Hallo und dann Hallo. Da kommt ihr rein. 3 Stunden, 4 Stunden, das nur beim Chatten. Oder nicht, das ist unsere Wahrheit. Eltern, kein Interesse. Kein Interesse, subhanallah. Obwohl, Birrul Walidain, schau mal, der war im Not. Der war im Not. Aber trotzdem, er hat das gebraucht und Allah hat ihm auch gegeben. Der Stein ist ein bisschen rausgezogen, subhanallah, bis sie auch die Himmel gesehen haben. Auch, es gibt auch ein Hadith. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صار مال auch diese فضائل die Vorzüge von بر الوالدين حديث رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا اثنين zwei Leute oder zwei Kinder oder zwei Babys die haben geredet. Isa alayhi salam hat geredet, obwohl er noch Baby ist. Und Jurayj al-Rahib, ein Mensch, der war Abid ila Allah azza wa jal. Der geht immer in eine Ecke, in ein Sauma, und dort macht er sein Ibadah. Und unten kana, was war er? Das war eine Ra'i al-Baqar, ein Kuhhirte, oder was heißt das? Ein Hirte, ein Kuhhirte, ja. Ra'i al-Baqar. وكانت زانية تأتي إليه. Eine schlechte Frau kommt zu diesem Hirte, bis sie schwanger von ihm geworden ist. والعابد جريج ist oben. Der macht sein Ibadah. Und irgendwann kam seine Mutter und der war beim Gebet. Hat sie ihm gerufen, ja Jurayj, ja Jurayj. Seine Mutter ruft ihm jetzt. وقال صلاتي أو أمي. Was ist jetzt? Muss ich aufhören oder weitermachen? Meine Mutter ruft mich, was jetzt? Und dann auf einmal weiter gebetet. Weiter gebetet. Und dann schau mal, الدعاء jetzt. الدعاء. قالت أمه أو دعت أمه عليه. Da hat ein Dua gegen ihn gemacht, subhanallah. Und schau mal, hier gibt es auch Fiqh-Sachen. Wenn du beim Pflichtgebet, die Fuqaha, die Gelehrten, die haben gesagt, wenn du beim Pflichtgebet bist, und hörst du dein Vater oder deine Mutter dich ruft, darfst du nicht aufhören. Aber beim freiwilligen Gebete, du darfst aufhören, subhanallah. Beim freiwilligen, bei Nawafil, du darfst einfach aufhören, zu deiner Mutter kommen, wenn das Muss ist, wenn das also eng ist. Bei Pflichtgebet darfst du nicht. لأن حق الله عز وجل أولى. Erstens حق الله عز وجل. Hauptsache, dass seine Mutter, der hat ein Dua gegen ihn. قالت أمه, möge Allah dich ein Batil von eine schlechte Frau kriegen. Das heißt, diese Dua ist auch passiert, subhanallah. Warum? Weil diese Hirte oder diese Frau schwanger geworden und der Al-Malik, dieser König von dieser Stadt, da hat die Frau gefragt, wie bist du schwanger geworden? Da hat ihm gesagt, ja, von Jurayj, von dieser guten Mensch, was ihr denkt. Der ist von ihm, bin ich schwanger geworden. Da haben ihm geholt. Jurayj, du machst das. Qala wallahi, ich habe gar nichts mit dieser Frau gemacht. Ich bin bari. Gar nichts gemacht. Was haben die gemacht? Die haben sein Sauma, wo er betet, kaputt gemacht. Und dann auf einmal, da haben so ihn gefesselt und dann, da haben ihn richtig gezogen. Der läuft mit Ketten und so weiter. Und dann auf einmal hat diese schlechte Frau gesehen, فبتسم, da hat gelächelt, فقال, subhanallah, schau mal, die Dua, was meine Mutter gegen mich gemacht hat, habe ich jetzt gekriegt. Und dann, der König hat ihm gesagt, du bist der Vater? قال لا, ich bin nicht der Vater. Hast du einen Beweis? Ja, ich habe einen Beweis. Welcher Beweis? Das Baby ist mein Beweis. يقين, تبات, ein ولي. فسأل الطفل, bin ich dein Vater? das Bibel jetzt redet. Also Vater stellt diese Frage, diese Jureish stellt diese Frage. Bin ich dein Vater? Qala la. Abi ra'il baqar. Mein Vater ist diese Hirte, nicht er. Subhanallah. Aber das Dua, was für sein, das seine Mutter gegen ihn gemacht hat, hat das erreicht. Warum? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. ثلاث دعوات مستجابات. ثلاث دعوات 100% werden akzeptiert. ليس بينها حجاب. Sofort. Erste ist دعوة المظلوم. Jemand, der unschuldig ist. Dass ihm sein Haq einfach genommen. Wenn er gegen dich Dua macht, wird das 100% angenommen. Da'watu al-Mudlum wa da'watu al-Musafir. Jemand, der bei Reise ist. Seine Dua wird auch akzeptiert. Wa da'watu al-Walidaini. Wa da'watu al-Walidain. Wenn die Eltern gegen dich oder für dich etwas Dua gemacht haben, auch sofort wird auch angenommen. Es gibt auch also die Vorzüge von Birrul Walidain, wie richtig wichtig ist. Wann kannst du sagen, schau mal, einzige Sache, wann kannst du sagen, ich habe meinen Eltern ihre Haq gegeben. Es gibt ein Hadith, Rawahu Muslim. Wann kannst du sagen, Alhamdulillah, ich habe meine Pflicht gemacht gegenüber meinen Eltern? Wann? Gar nichts? Doch. Wenn sie zufrieden sind. Ne? Vielleicht wird sie das bestätigen. Wenn sie, wenn du freikaufst, wenn die Sklaven sind und gibst du das Geld, damit sie befreit sind. Aber jetzt, Alhamdulillah, wir haben keine Sklaven. Keine Eltern sind jetzt Sklaven. Das heißt, kannst du jetzt nie ihre Recht geben. Das Hadith gibt. Rawahu Muslim. Wenn jemand, wann kannst du sagen, ich habe die Rechte meinen Eltern einfach gegeben oder zurückgegeben, wenn du deinen Eltern befreist. Dann kannst du sagen, ja. Aber jetzt, Alhamdulillah, gibt es keine Sklaven. Das heißt, du kannst jetzt nicht die Rechte deiner Eltern geben. Al-Walidain. Kam auch eine, es gibt auch ein Hadith. Rawahu Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Anna Sahabiyan. Kam ein Sahabi, kam auch aus Jemen. Und er kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und er wollte ihm Bay'a geben und auch Hijra machen. Faqal, hast du deinen Eltern Bescheid gesagt? Qala la, ya Rasulallah. Ich habe dir sogar auch beim Weinen gelassen. Sogar auch beim Weinen gelassen. Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich habe gesagt, geh nach Hause. Erst kriegst du deine Genehmigung von deinen Eltern, dann komm zu mir. Subhanallah. Sogar auch, es gibt ein Hadith, wenn deine Eltern sagen, du musst diese Frau Talak geben, machst du auch. Wenn deine Eltern sagen, diese Frau ist nicht für dich, machst du auch. Kama fa'ala ibn Umar. Au Umar ibn Umar. Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, hat seine Sohn Abdullah ibn Umar gesagt, diese Frau musst du scheiden lassen, Talak geben. قال كيف يا أبتي؟ Das ist sein Vater. Und der wollte nicht. Und dann kam Umar ibn Khattab zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hat ihm gesagt, ja Rasulullah, diese Frau ist nicht für meinen Sohn. Der muss die scheiden lassen. Das heißt, sie scheiden lassen, wenn die schlecht ist. Wenn die schlecht ist, heißt, wenn die nicht richtig praktiziert. Wenn die richtig schwach beim, also Du hast alles versucht mit dieser Frau, dass sie richtig in den richtigen Weg auch also geht, aber sie will nicht. Wenn dein Vater sagt, lass sie, Sami'na wa ata'na, hat auch Ibn Umar Damach auch gemacht, subhanallah. Und hat auch eine Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch gekriegt. Warum? Weil die Eltern, wie gesagt, du kannst die alle bei Sachen also gehorchen, außer wenn das um Islam geht. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا das ist eine kleine Appell für uns alle, weil es gibt manche Brüder, die leiden, subhanallah, die haben Eltern, aber die Eltern, was kann ich sagen nachher? Es gibt ein Bruder, was hat er erlebt? Beim Schlafen kam seine Mutter und hat ihm die Seite rasiert. Beim Schlafen. Hier. Und dann hat er angerufen, was soll ich machen, Achi? Auch die nächste oder lass es so. Subhanallah. Das heißt, eine Seite Glatze und hier immer noch Haare. Seine Mutter hat das gemacht. Normalerweise die Eltern, die müssen froh sein, dass ein Sohn praktiziert. Subhanallah. Ich kenne auch einen Bruder, subhanallah. Was hat er auch erlebt, subhanallah? Der war richtig intelligent bei dieser Wirtschaft, Wissenschaft. Und da kam eine Prüfung. Die brauchen jemanden, einen Angestellten, der macht für die diese Rechnungen und so weiter. Bestanden, erster Platz, subhanallah. Erster Platz. Danach hat er einen Termin gehabt, damit er in einem Hotel, der muss in einem Hotel angestellt werden. Ja. Da kam an diesem Tag und ein Mensch dort, der zeigt ihm, du musst diese Rechnungen also von Schwein, von Alkohol, von das, von das, von das. Und der Bruder, Alhamdulillah, der ist Multazim. Und da hat ihm gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist alles, was du mir gezeigt hast, das ist nur Haram, das ist nur Schweinchen, Bierchen und so Sachen. Das kann ich nicht machen. Und dann dieser Mensch hat ihm gesagt, wie kann das sein? Du kriegst so viel Geld. 6.600 Euro. In Marokko ist so viel Geld. Ich habe gesagt, nein, das ist Haram. Und dann hat ihm gesagt, Wallah, ich verstehe euch nicht. Wie kann das sein, dass du 600 Euro kriegst und willst du nicht haben? Hat ihm gesagt, dieser Bruder, gibst du meinen Platz zu der anderen Bruder, der zweite gekommen ist. Ich will das nicht, ich werde jetzt drauf. Der Bruder erzählt, hat gesagt, Wallah, ich habe nicht mit diesen Leuten also Schwierigkeiten bekommen, ich habe mit meinen Eltern Schwierigkeiten bekommen. Als ich nach Hause kam, meine Mutter, das heißt, es ist eine gute Sache, Marco, wenn jemand macht hier. Dann hat der Bruder gesagt, Mutter, nein, ich bin nicht angestellt. Warum? Mutter, da habe ich gesehen, Schwein, Alkohol, Haramsachen. Da hat ihm geschimpft. Seine Mutter und sein Vater, subhanallah. Wie kann das sein? Du bist Ahmak verrückt geworden. Der sagt, Vater, das ist Alkohol und das. Ja, ich habe gemerkt, also seit einem Monat, du bist richtig anders geworden. Du bist mit diesen Salafisten und so weiter, du bist Allah. Wallah, Jesus, subhanallah. Und der sagt ihm, Vater, das ist Haramgeld. Ja, mach, was die anderen auch machen. Vater, subhanallah, Wallah, es gibt manche Eltern, du sagst, ob die Eltern sind, ob die Kollegen sehen, Allah und allem, was sie sind. Allah möge uns alle vergeben, subhanallah. Hauptsache, das ist eine Empfehlung von uns alle. Jemand, der eine schlechte Beziehung mit seinen Eltern hat, heute muss das richtig wieder korrigieren, wieder gut machen. Warum? Er sagt nicht, dass die gut sind oder schlecht sind. Er sagt nur, dass die deine Eltern sind. Das war's. Es gibt manchmal viele Brüder, die leiden. Allah, die leiden, subhanallah. Die haben so, also eine richtige Prüfung. Warum? Wenn die nicht Eltern sind, dann kannst du einfach sagen, okay, Assalamu alaikum, jeder nimmt seinen Weg. Aber das ist dein Eltern. Und wenn die Eltern auch intelligent sind, die müssen nur eine Sache wissen, auch, die brauchen dich auch. Die brauchen dich auch, wenn du guter Mensch bist, wenn du guter Sohn bist, auch wenn die im Paradies sind. Es gibt ein Hadith, qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Eltern im Paradies sind und jeden Tag die gehen eine Stufe höher und die fragen, ja Allah, wie haben wir das verdient? Wie? Allah Azza wa Jalla sagt, wegen eurer Sohn, dieser gute Mensch, was ihr hinter euch gelassen habt, der macht für euch jetzt Dua. Deshalb geht ihr jeden Tag hoch, jeden Tag hoch. Subhanallah. Durriyatun saliha. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Wenn man stirbt, Taten gibt es nicht mehr. Schon vorbei. Taten gibt es hier im Dunya. In يوم القيامة gibt es Belohnungen. Hasanat, was du hier gemacht hast. اليوم عمل Amal. Und in Yawm al-Qiyama kriegst du deine Belohnungen, was du gemacht hast. Subhanallah. Das heißt, auch wenn du im Paradies bist und hast du einen guten Sohn gelassen oder eine gute Tochter gelassen, du gehst immer hoch. Immer hoch, immer hoch. Sogar auch gibt es auch ein Hadith, subhanallah. Qala fihi ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wegen dem Minbar. حديث رواه كذلك مسلم سبحان الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة am Freitag reingekommen und dann auf einmal im in Minbar erst schuf قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين zweite آمين dritte آمين فجلس einfach gesessen und die Sahaben sehen eine Sache die Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam noch nie gemacht hat. Und die Sahaben sind immer neugierig. Immer wenn die was Neues gesehen haben, die stellen Fragen. Nach dem Gebet wurde diese Frage gestellt. Ja, Rasulullah, wir haben heute was Komisches gesehen bei dir. Du hast das nie gemacht. Qala wama, was? Qal, beim ersten Stufe hast du gesagt Amin. Bei zweiter Amin. Bei dritte Amin. Was ist jetzt? Was kann man lernen jetzt in diesem Hadith? Dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat keinen Aufzug gehabt. Das sind nur drei Stufen. Nicht wie heutzutage. Gibt Minbar und du suchst, wo Imam ist. Obwohl es gibt Hadithen, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als er in Minbar war, hat nur mit Zeichen geredet. Hat nicht geredet, also nur mit Zeichen. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal bu'ithu ana wa sa'a kahatayni. Hat nur so gemacht. Das heißt, wenn du oder wenn ein Imam jetzt, der oben ist, macht so, keiner sieht ihn. Bu'ithu ana wa sa'a kahatayni. So. عندك حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. Das heißt jemand der gut zu einem weisen Kind ist oder macht mit ihm richtig gut, der ist neben رسول الله صلى الله عليه وسلم im Paradies. Erste Amin, zweite Amin, dritte Amin. Dann قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kam Jibril zu mir und er hat drei Dua gemacht. Fa'ammantu. Ich habe Amin gesagt. Ad-Dua'u min man? Von جبريل عليه السلام. ده محتوى التأمين من من؟ التأمين من الرسول صلى الله عليه وسلم. Wir kannst du vorstellen, dass ein Dua von Jibril عليه السلام und ein Ta'min, das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Amin. Sofort wird das akzeptiert. Sofort. قال الرسول صلى الله عليه وسلم jemand أو خاب وخسر. خاب وخسر. Jemand, der seinen Eltern entweder beide oder nur eine erreicht hat und nicht gut mit denen war, wann kann er ins Paradies reinkommen? Warum? Eltern ist eine Gelegenheit, dass du durch die ins Paradies reinkommst. Obwohl gibt es ein Hadith, schwache Hadith bekannt ist. الجنة تحت أقدامي الأمهات. Das ist die Paradies unter die Füße der Mütter. Das ist ein schwacher Hadith. Es gibt ein gleiche Bedeutung, also die Bedeutung ist richtig, dass du mit deiner Mutter richtig umgehst. Andere Hadith, dass eine Sahabi kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der wollte sogar auch Jihad mit ihm machen. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ Hast du eine Mutter? قال نعم يا رسول الله. Aber die ist alleine. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فتم الجنة. Das heißt, bleib neben deiner Mutter und geh richtig mit deiner Mutter richtig umgehen. Das heißt, du kriegst Paradies. سبحان الخالق. Eltern, الوالدين. Bei zweite قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم jemand der Ramadan erreicht hat und der geht nicht ins Paradies, wann kann er ins Paradies reinkommen? Ramadan ist auch eine Gelegenheit. Und der dritte ist jemand der meinen Namen hört und nicht sallallahu alaihi wasallam sagt, auch Fragezeichen zu haben. Bakhil, ein geiziger Mensch, jemand, der hört Muhammadun ohne sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Was heißt sallallahu alaihi wasallam? Sagt jeden Tag, jedes Mal, صلى الله عليه وسلم. Das ist deutsche Übersetzung. Das ist genau wie sie sagen, was heißt Mohammed auf Türkisch, sagst du Mehmet. Mehmet. Das ist kein Mann. Also schon mal nachher. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Was sagst du auch? الصلاة, das musst du wissen. الصلاة هي الدعاء. Bet kebet. Das musst du wissen. الصلاة هي الدعاء. Aber du hörst إن الله وملائكته يصلون. Wie kann sein, dass Allah Azza wa Jal Salat für Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht? Geht nicht. نحن نصلي إلى الله إلى الله عز وجل. الصلاة من الله الثناء loben Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal. الله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم. Lobt ihm. وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة من الملائكة الدعاء. Das ist die Engel, die machen mit رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. Bet kebet. Und von uns von Menschen auch Ad-Dua. Was sagst du nach dem Adhan? Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي في مخن أخ دعاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. That's how it says. الصلاة من الله الثناء والرحمة والصلاة من الملائكة الدعاء والصلاة منا كذلك الدعاء. Birrul Walidein. Das heißt, Achi, wie gesagt, ab heute, inshallah, jemand, der das nicht weiß oder nicht gewusst hat, dass das eine große, gefährliche Sache ist, kann sein, wie gesagt, durch oder wegen deinen Eltern kommst du nicht ins Paris rein. Kann sein, dass du wegen deinen Eltern kriegst du nicht diese gute Ende, dass du nicht La ilaha illallah aussprechen kannst. Und diese La ilaha illallah aussprechen, ist es nicht für jede. Sogar auch ein Bruder, subhanallah, im Flugzeug. Der war auch beim Sterben. Der war beim Sterben. Und ein Bruder sagt ihm, sag La ilaha illallah. Der andere, der beim Sterben ist, wisst ihr, was ihm sagte? Der sagte ihm, ich kann nicht aussprechen, was du aussprichst. Ich kann nicht aussprechen, was du aussprichst. Das heißt, er hat nicht gesagt, ich kann nicht La ilaha illallah aussprechen. Er hat nur ihm gesagt, ich kann nicht aussprechen, was du ausgesprochen hast. La ilaha illallah kriegt nicht jeder. Allahumma amitna ala La ilaha illallah.